Yeah. 2017er Frühling ist Frühling. Frühlingsgefühle. So sieht das nämlich aus. Ja, ja, ja. Gebt euch das. Sieh, Homie, was geht ab, du? Heute geh ich raus, die Sonne scheint und zwar barfuß. Ich scheiß mal auf den Stress und mach mir einen schönen Tag. Heb nicht zu sehr ab, ich hab ja Höhenangst. Blend dir all die Sorgen aus, die immer an mir kleben. Lass die Leute reden, denn wir sehen nicht viel von der Gegend, in der wir leben. Ich mein ja, allem das Seine. Genauso wenn ich in meinem Garten arbeite. Wenn ich einfach mal Bock hab, dann tanze ich auf den Gehweg. Und keiner kann mir sagen, wenn ich über meinen Traum red. Mir ist es jetzt egal, was der Morgen noch bringt. Denn beim letzten Mal, da waren meine Sorgen noch hier. Und jedes Wochenende ertränke ich meine Gedanken, weil es gibt mit dem Leben einfach kein Verhandeln. Und mir ist es auch egal, wie es früher so war. Denn ab heute bin ich ein neuer Mensch und ich fühle mich klar. Und wenn ich tanze, ja, da tanze ich im Regen. Und der Start, ja, da kam ich auf jeden Fall am Arsch lecken. So wie jeder von euch, denn ich lebe im Jetzt und nicht nur für heute. Und wenn ich tanze, ja, da tanze ich im Regen. Und der Start, ja, da kam ich auf jeden Fall am Arsch lecken. So wie jeder von euch, denn ich lebe im Jetzt und nicht nur für heute. Ich trage keine Shorts, Mann, ich liebe die Natur. Denn sie halten mich nur auf, ist so ein Hindernisparcours. Der baumelt in der Hose so von links nach rechts. Und ich kann mich nicht beklagen, ja, ich find's perfekt. Hey, guck mal raus aus dem Fenster, die Sonne scheint. Die Wärme gibt mir das Gefühl von Geborgenheit. Alles ist mir weggeblasen, ich rufe einfach Freunde an. Und die Freunde meiner Freunde rufen einfach Freunde an. Mit Essen diene und mein Geld verdiene. Aber diese Welt verbindet mir den Held zu spielen. Es sind doch keine Drogen, sondern nur rein pflanzlich. Einfach rohstoffhaltig, so wie Brot mit Anstrich. Ich mach mich selbstständig, werde ein Profikassierer. Nicht so ein kleiner Spasti, sondern ein großer Verdiener. Und ich werde reich mit dem Scheiß. Ich find es geil, denn du weißt, die hast nochmal ein Pappschuhkreis. Und wenn ich tanze, ja, da tanze ich im Regen. Und der Start, ja, da kam ich auf jeden Fall am Arsch lecken. So wie jeder von euch, denn ich lebe im Jetzt und nicht nur für heute. Und wenn ich tanze, ja, da tanze ich im Regen. Und der Start, ja, da kam ich auf jeden Fall am Arsch lecken. So wie jeder von euch, denn ich lebe im Jetzt und nicht nur für heute. So wenn ich tanze, ja, da tanze ich im Regen. Und der Start, ja, da kam ich auf jeden Fall am Arsch lecken. So wie jeder von euch, denn ich lebe im Jetzt und nicht nur für heute. Und wenn ich tanze, ja, da tanze ich im Regen. Und der Start, ja, da kam ich auf jeden Fall am Arsch lecken. So wie jeder von euch, denn ich lebe im Jetzt und nicht nur für heute.